Nächster Halt. Super Sapiens. Doch plötzlich, vor ungefähr 50.000 Jahren, änderte sich alles. Eine gewaltige Katastrophe geschah auf unserem Planeten und löschte die Zwergmenschen von Flores, die Neandertaler, die Denisovaner und die übrigen Menschenarten aus. Alle Menschen bis auf den Sapiens. Was das für eine Katastrophe war? Es war jedenfalls kein Asteroid aus dem All, auch kein Mega-Vulkanausbruch und kein Erdbeben. Nein, es waren unsere Ur-Ur-Urgroßeltern selbst. Vor 50.000 Jahren passierte nämlich etwas mit unseren Vorfahren, das ihnen ungeahnte Macht verlieh. Sie wurden zu Super-Sapiens. Welche Macht das genau war, erzählen wir im nächsten Kapitel. Plötzlich fingen sie an, umherzuziehen und sich über den ganzen Erdball zu verbreiten. Und wo immer sie auftauchten, egal auf welcher Insel und in welchem Tal, gab es bald keine anderen Menschenarten mehr. Als die neuen Super-Sapiens zum Beispiel Europa erreichten, pflückten sie dort alle Birnen weg, aßen die Beeren auf und jagten die Wälder leer. Die einheimischen Neandertaler hatten deshalb nichts mehr zu essen. Sie verhungerten. Und falls sie sich wehrten, dann brachten die Sapiens sie vermutlich um. Von Europa aus zogen unsere Vorfahren weiter nach Sibirien, wo sie den Denisovanern die Nahrung wegnahmen. Danach erreichten sie die Insel Flores und schon bald gab es dort nicht einen Zwergmenschen und auch keinen Zwergelefanten mehr.